60 vier, wie so ein Achtarmiger mir einen reingeorgelt mit Gerhard. Wir waren richtig verklüngelt, Alter. Ein Ei, 4 Zigaretten, eine Ibuprofen, dazu ein Rosinenbrötchen mit Leberwurst und dann kommt Bier ins Spiel. Und dann geht es schon. Ich bin jetzt vom dritten angelangt und alles wieder normal. Faktor wieder drinne. Wir waren richtig verklüngelt, Alter. Ich glaube, darauf wird es bei mir auch drauf hinauflaufen. Man muss aber trinken, wenn man keinen Durst hat, Mann. Wenn du Bock hast, kannst du noch einen Korn abholen, wenn du Bock hast. Kannst du noch einen Korn abholen, wenn du Bock hast? Aber Korn hier, wenn du Bock hast, kannst du mal rumkommen, wenn du einen Korn abholen.